zu trennen, bleiben vereint. Ob Nacht heranzieht, morgen erscheint, sie finden zueinander auf Lebenszeit. Steigen zwei auf hohe Berge, steigen zwei zum Himmel Licht. Der eine blickt die Welt an, der andere sieht das Licht. Noch liegt die Erde flach auf der Hand, sind sie den Wolken nah und verwandt und halten zueinander auf Lebenszeit. Gehen zwei beschlaute Straßen, gehen zwei durch Stein und Rauch. Den anderen Mühe auf. Schon kommen Tage, die man nicht zählt. Schon ist entschieden, schon ist gewählt. Doch tragen sie einander auf Lebenszeit. Zueinander auf Lebenszeit.